ich, sie wartet auf mich. Eile, eile, mein Friedrich, mein Friedrich, ich eile, sie wartet. Sie wartet auf mich. Lust, ihr Pöppel, Lust, ihr Deine, wir wollen da wieder nicht. Eile, eile, mein Friedrich, eile, sie wartet.